Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 2 Uhr mit Chris Berdrow. Ärztevertreter fordern eine bundesweit einheitliche Verlängerung des Corona-Lockdowns. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund begründet das mit der Situation in den Krankenhäusern. Die Belastung durch die Versorgung von Covid-19-Patienten sei auch über die Feiertage weiter angestiegen, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Jona den Funke-Zeitungen. Die Kliniken hätten keine Atempause. Immer mehr Patienten auf den Intensivstationen müssten mit immer weniger Personal versorgt werden. Die französische Polizei hat es noch nicht geschafft, eine illegale Silvester-Techno-Party in der Bretagne aufzulösen. Zu dem Rave in einer kleinen Ortschaft bei Rennes sind rund 2500 junge Leute angereist. Sie feiern, ohne sich um die Corona-Auflagen zu kümmern. Ihnen stehen rund 150 Polizisten gegenüber. Es gab Stein- und Flaschenwürfe. Mehrere Polizisten sind verletzt und ihre Fahrzeuge beschädigt worden. Die Stimmung bei der Veranstaltung wird als feindselig beschrieben. Die deutlich ansteckendere britische Corona-Mutation ist in der Türkei nachgewiesen worden. Das Gesundheitsministerium spricht von 15 Infizierten. Die Betroffenen seien aus Großbritannien eingereist und hätten sich in Quarantäne begeben. In der Türkei gilt jetzt ein Einreisestopp für Reisende aus Großbritannien. Der US-Kongress hat zum ersten Mal ein Veto von Präsident Trump gegen einen Gesetzentwurf überstimmt. Nach dem Repräsentantenhaus votierte nun auch der Senat mit großer Mehrheit für den 740 Milliarden Dollar schweren Verteidigungshaushalt. Viele Republikaner in beiden Kammern verweigerten dem Präsidenten die Gefolgschaft. Die lückenlose Finanzierung der Soldatengehälter war ihnen wichtiger. Trump hatte unter anderem vergeblich versucht, über den Verteidigungshaushalt auch mehr Kontrolle über Internetunternehmen wie Google, Facebook und Twitter zu bekommen. Mit dem überstimmten Veto steht jetzt auch der von Trump angeordnete US-Truppenabzug aus Deutschland wieder auf dem Prüfstand. Zunächst soll eine Kommission untersuchen, ob der Abzug wirklich im Sicherheitsinteresse der USA ist. Julia Kastein, Washington. Nach Zusammenstößen im Westjordanland ist ein junger Palästinenser nach Palästinenserangaben querschnittsgelähmt. Der 24-Jährige sei von einem Schuss ins Genick getroffen worden. Die israelische Armee erklärte, der Fall werde untersucht. Eine Gruppe Palästinenser habe israelische Soldaten während eines Routineeinsatzes angegriffen. Die Soldaten hätten daraufhin in die Luft geschossen. Das Wetter in Deutschland überwiegend bewölkt, lokal Nebel, im Norden örtlich Schauer, die Tiefstwerte +3 bis -7 Grad. Tagsüber häufig grau, im Norden einige Schauer, in der Mitte und rund um die Mittelgebirge teils aufgelockert bei -3 bis +4 Grad. Und die Zeit 2:03. Was ist da los auf den Straßen? Eine Meldung. Die A43 Recklinghausen Richtung Münster ist zwischen Nottuln und Senden nach einem Unfall gesperrt. Da ist ein Rettungshubschrauber gelandet. Die junge Nacht der ARD. Nein, Leute, hört ihr das? Ich pupse hier nicht. Das muss ich mal kurz richtig stellen. Ich muss mal die Musik ausmachen, damit man das richtig hört. Falls irgendwer jetzt gerade gedacht hat, ich pups hier. Das ist der Mikrofonständer, also der Halter hier. Der klingt so. Der könnte auch mal wieder eine Ölung bekommen. Und damit wünsche ich nochmal frohes Neues. Schönen guten Morgen um 14:50 am 2.01.2021. Colors I've used on my wall, getting blurred, like it ain't never gonna be the same. And I know that I messed up with the chances I got. All I do is try to make it right. All I do is try to make it right. Guess I'll do this all my life. I'm not afraid to die.

lange Nacht. When you needed me the most, oh, that's when I turned up the least. Oh, I wish you'd let me know, but then again, I'd probably press delete. And I should've called you that night. I should've got a little less high. I should've told you just one more time, one more. Why did I keep lying to myself when I was chasing someone else? Oh, when I should've known that I'd be running back to you. Why was I just too blind to tell? Why do I see your ghost and everything? I don't want it to leave. Is it too late to learn if I promised I could love you differently? And I should've called you that night. I should've got a little less high. I should've told you just one more time, one more. Why did I keep lying to myself when I was chasing someone else? Oh, and I should've known that I'd be running back to you. Why was I just too Martin Jensen, alle Farben und hier Nico Santos zusammen mit Running Back to You. Habe ich Jensen gesagt? Jensen heißt er, Entschuldigung. Gestern war für die Briten nicht nur der Start eines neuen Jahres, auch der Brexit ist jetzt offiziell. Der britische Premierminister Johnson hat das Ende der Übergangsphase, die ja jetzt die letzten Monate galt, einen großartigen Moment genannt. Das sehen aber nicht alle so wie der Premierminister oder die Brexiteers. Wir haben zum Beispiel mit Belinda gesprochen. Die hat hier ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet und ist nicht so begeistert. Es war mir ein Schock zuerst und dann kamen Sorgen natürlich. Es war mir auch sehr peinlich. Ich dachte mir, was werden die Nachbarn denken? Wie werde ich meine Kollegen begrüßen morgen? Ja, Belinda hat dann Konsequenzen daraus gezogen und die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, weil sie sagt, sie fühlt sich nach wie vor europäisch und will, dass das auch so bleibt. Johann aus Sheffield war auch von Anfang an gegen den Brexit, hofft aber, dass es jetzt auch mal wieder andere Themen als den Brexit gibt überhaupt in Großbritannien, dass da andere Themen wichtig werden. Ich würde lieber natürlich nicht Brexit machen. Ich war ein Remainer und ich würde lieber ins EU bleiben. Aber jetzt natürlich hoffentlich können wir andere echte Probleme diskutieren. Und ja, ich glaube, am Dienstag diese Woche hat Großbritannien 53.000 neue Leute mit Corona, das ist so ein riesiges Problem. Und natürlich viele andere Probleme, zum Beispiel die Klimakrise. Und ja, wir müssen über die Wirtschaft denken. Und hoffentlich können wir endlich Brexit fertig machen und über diese Probleme kümmern. 2021 ist also die Chance auf einen Neustart. Und das hoffentlich nicht nur beim Brexit. Ne, Leute, ich hoffe es ja auch für uns alle. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Had a gun, flipped the script. Had a big bone to pick. Got the short end of sticks. So we made a fire dead. Let it burn to a crisp. And that's a surefire flip. She's a boss, she's a bitch. I take that as a compliment. I say I'm moving real low. Believe I'm on a high note. Always leave it loyal. Mama raised me thorough. Yeah, better wake up. Niggas on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wicked. Part of my tits and makeup, pay her. Do it and hit that layup. Shorty ain't with them games, yeah. Shorty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. I've been trying not to go off the deep end. Bitch up, life ain't fair, you fight for your cut. Think I spy your eye on my bucks. Great look, not a lion woke up. You eyeing my shit, crying my shit. Live in a minor event, I finally slipped. Built on nobody's cement, nobody went in. Contain what I'm bottling in, it's gonna be done. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wicked flavor. Part of my tits and makeup. Pay her, super than hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Die junge Nacht der ARD. I know how

Cause OJ had icy toners. Don't act like I never told ya. Die junge Nacht. Die junge Nacht. Feels like I'm not over you, not over you. Don't

I'm so open. Junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 3 Uhr mit Chris Berdrow.